MDR Kultur. Hörspiel. Schreiben bedeutet für sie, so die amerikanische Autorin Joan Didion 2012 in einem Interview, zu einem Verstehen zu gelangen, das sie auf anderem Wege nicht erreichen könne. Sie sagt dort, es zwingt einen zum Nachdenken. Es zwingt einen dazu, der Sache auf den Grund zu gehen. Wenn man verstehen will, was man denkt, muss man der Sache auf den Grund gehen. Und die einzige Art, ihr auf den Grund zu gehen, ist für mich das Schreiben. Programmatische Sätze, die auch für ihr wohl berühmtestes Buch gelten, das Jahr magischen Denkens. 2005 erschienen, wurde es mit dem National Book Award ausgezeichnet. 2006 kam es dann in der Übersetzung ihrer Schriftstellerkollegin Antje Ravik-Struwel auch in Deutschland heraus. Heute erlebt nun die Hörspielversion dieses authentischen Erfahrungsberichts über den Tod, über den plötzlichen Verlust eines geliebten Menschen und das eigene Weiterleben nach und mit dieser einschneidenden Erfahrung seine Radiopremiere. Als erstes der vielen Fiction- wie Non-Fiction-Veröffentlichungen von Joan Didion überhaupt. Joan Didion. Das Jahr magischen Denkens. Aus dem Amerikanischen von Antje Ravik-Strubel. Das Leben ändert sich schnell. Das Leben ändert sich in einem Augenblick. Man setzt sich zum Abendessen und das Leben, das man kennt, hört auf. Die Frage des Selbstmitleids. Es ist jetzt, als ich anfange, dies aufzuschreiben, der 4. Oktober 2004. Der Nachmittag des 4. Oktober 2004. Vor 9 Monaten und 5 Tagen, ungefähr um 9 Uhr abends, am 30. Dezember 2003, schien mein Ehemann, John Gregory Dunn, am Tisch im Wohnzimmer unseres Apartments in New York, an den wir uns gerade zum Abendessen gesetzt hatten, 30. Dezember 2003, ein Dienstag. Wir hatten Quintana auf der Intensivstation im 6. Stock des Beth Israel Nord besucht. Was wie eine Winterkrippe ausgesehen hatte, die schlimm genug war, sie am Weihnachtsmorgen in die Notaufnahme zu bringen, hatte sich inzwischen zu einer Lungenentzündung und einem septischen Schock ausgeweitet. Wir waren nach Hause gekommen. Ich machte Feuer. Ich bereitete das Essen. Ich fragte John, ob er was trinken wolle. Ich goss ihm einen Scotch ein und brachte ihm das Glas ins Wohnzimmer, wo er lesend im Sessel neben dem Feuer saß, wie gewöhnlich. Ich machte das Essen fertig. Ich deckte den Tisch im Wohnzimmer. Ich zündete die Kerzen an. John bat um ein zweites Glas Scotch, bevor er sich hinsetzte. Ich gab es ihm. Wir setzten uns. Er fragte, ob ich beim zweiten Glas Single Malt Scotch genommen hätte, und ich sagte nein, ich hätte denselben Scotch genommen wie beim ersten Glas. Gut, hatte er gesagt. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, man sollte sie nicht vermischen. Ich war mit dem Salat beschäftigt. John redete, dann redete er nicht mehr. Seine linke Hand war erhoben und er war zusammengesackt, reglos. Zuerst dachte ich, er mache einen missglückten Scherz, einen Versuch, die Schwierigkeit des Tages erträglicher aussehen zu lassen. Ich erinnere mich, dass ich sagte, lass das. Ich erinnere mich, wie ich versuchte, ihn so weit wie möglich von der Lehne wegzurücken, um ihm auf den Rücken klopfen zu können. Ich erinnere mich, wie sich sein Gewicht anfühlte, als er nach vorn fiel. Zuerst gegen den Tisch, dann auf den Fußboden. Als die Notärzte kamen, versuchte ich ihnen zu sagen, was passiert war. Aber bevor ich damit fertig war, hatten sie den Teil des Wohnzimmers, in dem John lag, in eine Notaufnahme verwandelt. Einer von ihnen sprach mit dem Krankenhaus über das EKG, das sie offenbar bereits übermittelten. Ein anderer machte die erste oder zweite von den vielen Injektionen fertig, die noch folgen würden. Epinephrin, Lidocain, Procainamid. Im Kopf tauchten die Namen auf, aber ich hatte keine Ahnung, woher. Als die Entscheidung, ins Krankenhaus zu fahren, gefallen war, ging alles sehr schnell. Ich konnte mit dem zweiten Rettungswagen mitfahren. Ich habe keine Erinnerung an Sirenen. Ich habe keine Erinnerung daran, wie der Verkehr war. Als wir ankamen, verschwand die Trage bereits im Gebäude. Ein Mann wartete in der Auffahrt. Alle anderen, die zu sehen waren, trugen Kittel, er nicht. »Ist das die Ehefrau?«, sagte er zu dem Fahrer. Dann wandte er sich zu mir. »Ich bin ihr Sozialarbeiter«, sagte er. »Und ich glaube, da muss ich es gewusst haben.« Das Leben ändert sich schnell. Das Leben ändert sich in einem Augenblick. Man setzt sich zum Abendessen und das Leben, das man kennt, hört auf. Das waren die ersten Worte, die ich schrieb, nachdem es passiert war. Das Datum der Microsoft Word-Datei im Computer lautet 20. Mai 2004. Aber in diesem Fall hatte ich die Datei nur geöffnet und reflexartig auf Speichern gedrückt, als ich sie wieder schloss. Ich hatte an dieser Datei im Mai nichts geändert. Ich hatte an dieser Datei nichts mehr geändert, seit ich diese Worte schrieb. Im Januar 2004. Ein, zwei oder drei Tage, nachdem es passiert war. Lange Zeit schrieb ich nichts sonst. Das Leben ändert sich in einem Augenblick. Das Leben ändert sich in einem Augenblick. Als der Sozialarbeiter wiederkam, hatte er einen Mann dabei, den er als den Arzt ihres Mannes vorstellte. Dann war es still. »Er ist tot, oder?«, hörte ich mich zu dem Arzt sagen. Der Arzt sah den Sozialarbeiter an. »Schon okay«, sagte der Sozialarbeiter, »sie ist hart im Nehmen.« Sie brachten mich in die mit Vorhängen abgetrennte Kabine, in der John jetzt lag. Allein. Sie fragten mich, ob ich einen Priester wolle. Ich sagte ja. Ein Priester kam und sagte die Worte. Ich bedankte mich. Sie gaben mir die silberne Klammer, in die John seinen Führerschein und die Kreditkarten steckte. Sie gaben mir das Bargeld, das in seiner Hosentasche gewesen war. Sie gaben mir seine Uhr. Sie gaben mir sein Handy. Sie gaben mir eine Plastiktüte, in der ich, wie sie sagten, seine Sachen finden würde. Ich bedankte mich. Der Sozialarbeiter fragte, ob er noch was für mich tun könne. Ich sagte, er könne mir ein Taxi rufen. Was er tat. Ich bedankte mich. »Haben Sie genug Geld für die Rückfahrt?«, fragte er. »Hab ich«, sagte ich. Hart im Nehmen. Ich erinnere mich, wie ich dachte, darüber müsse ich mit John sprechen. Es gab nichts, worüber ich nicht mit John sprach. Wir waren beide Schriftsteller und arbeiteten beide zu Hause und unsere Tage waren angefüllt mit dem Klang unserer Stimmen. Was ich von der Wohnung in jener Nacht erinnere, als ich allein vom New York Krankenhaus nach Hause kam, ist die Stille. In der Plastiktüte, die man mir im Krankenhaus gegeben hatte, waren eine Korthose, ein Wollpullover, ein Gürtel und ich glaube nichts sonst. Die Beine der Korthose waren aufgeschnitten worden, wahrscheinlich von den Notärzten. Am Pullover war Blut. Ich erinnere mich, wie ich Johns Handy ins Aufladegerät auf dem Schreibtisch steckte. Ich erinnere mich, wie ich seine silberne Klammer in die Schachtel im Schlafzimmer legte, wo er Ausweise und die Geburtsurkunde aufbewahrte und seine Berufung zum Geschworenen. Ich gucke mir jetzt die Klammer an und sehe die Karten, die er bei sich hatte. Einen Führerschein des Staates New York, abgelaufen am 25. Mai 2004. Eine Mastercard von Chase, eine American Express Card, eine Mastercard von Fargo, einen Ausweis des Metropolitan Museums, einen Mitgliedsausweis des Schriftstellerverbandes America West, eine Krankenversicherungskarte, eine Metrocard und einen Ausweis, der von Medtronic ausgestellt worden war, mit der Bemerkung: Ich bin Träger eines Kappa 900 SR Herzschrittmachers mit der Seriennummer des Gerätes, der Telefonnummer des Arztes, der es eingesetzt hatte, und dem Hinweis: Eingesetzt am 3. Juni 2003. Ich erinnere mich, wie ich das Bargeld, das in seiner Hosentasche gewesen war, mit dem Bargeld in meiner Tasche zusammentat, wie ich die Scheine glatt strich und besonders darauf achtete, 20er auf 20er und 10er auf 10er und 5er und 1er auf 5er und 1er zu blättern. Ich erinnere mich, dass ich währenddessen dachte, dass er sehen würde, dass ich zurechtkam. Man setzt sich zum Abendessen und dann vorbei. Leid hat die Macht, unseren Verstand zu verwirren. Das ist oft genug erwähnt worden. Eines Tages, Ende Februar, Anfang März, nachdem Quintana das Krankenhaus verlassen hatte, aber noch vor der Beerdigung, die so lange verschoben wurde, bis sie sich erholt hatte, wurde mir klar, dass ich Johns Kleidung weggeben musste. Ich erinnere mich, wie ich selbst, als mein Vater starb, meiner Mutter geholfen hatte, seine Sachen auszusortieren und zu Haufen zu ordnen. Die einen für die Altkleidersammlung und die besseren für den karitativen Second-Hand-Laden, in dem meine Schwester Gloria ehrenamtlich arbeitete. Nachdem meine Mutter gestorben war, hatten Gloria und ich und dann Quintana, Gloria und Jims Tochter dasselbe mit ihren Sachen gemacht. Es gehörte zu dem, was man machte, wenn jemand gestorben war. Ein Teil des Rituals, eine Art Verpflichtung. Ich fing damit an. Ich räumte ein Regal leer, in dem John seine Pullover und T-Shirts aufbewahrt hatte. Die Sachen, die er trug, wenn wir frühmorgens durch den Central Park liefen. Das meiste davon packte ich in Tüten und die Tüten brachte ich zur St. James-Kirche auf der anderen Straßenseite. Mutiger geworden, öffnete ich einen Schrank und packte weitere Tüten. Turnschuhe von New Balance, wetterfeste Schuhe, kurze Hosen von Brooks Brothers, mehrere Tüten mit Socken. Ich war noch nicht darauf vorbereitet, seine Anzüge und Hemden und Jacketts in Angriff zu nehmen, aber ich glaubte, ich könnte bewältigen, was von den Schuhen übrig war. Ein Anfang. Ich blieb in der Tür zum Zimmer stehen. Ich konnte seine restlichen Schuhe nicht weggeben. Ich stand dort eine Weile, bevor ich begriff, warum. Er würde Schuhe brauchen, wenn er zurückkam. So begann mein Jahr magischen Denkens. So begann mein Jahr magischen Denkens. Am Morgen des 31. Dezember rief mich ein Mann vom New York Krankenhaus an, um zu fragen, ob ich die Organe meines Mannes spenden würde. Die Tochter von meinem Mann und mir sei bewusstlos, hörte ich mich am Telefon sagen. Ich sei nicht in der Lage, so eine Entscheidung zu treffen, bevor unsere Tochter überhaupt wisse, dass er gestorben war. Erst nachdem er aufgelegt hatte, wurde mir klar, etwas an diesem Anruf stimmte nicht. Dieser Mann hatte von Organspende gesprochen, aber John war nicht künstlich am Leben gehalten worden, als ich ihn in der mit Vorhängen abgetrennten Kabine der Notaufnahme sah. Er war nicht künstlich am Leben gehalten worden, als der Priester kam. Alle seine Organe mussten aufgehört haben zu arbeiten. Dieser Mann vom New York Krankenhaus musste von der Hornhaut gesprochen haben, von den Augen. Ich nahm die silberne Klammer, die mir der Sozialarbeiter in der Nacht vorher gegeben hatte, aus der Schachtel im Schlafzimmer und sah mir den Führerschein an. Augenfarbe blau stand da. Einschränkungen, Sehhilfe. Seine Augen, seine blauen Augen, seine unvollkommenen blauen Augen. Oberflächlich gesehen war ich vernünftig. Ich hatte einer Autopsie zugestimmt. Ich hatte mich um die Einäscherung gekümmert. Ich hatte mich darum gekümmert, dass Johns Urne abgeholt und in die Kathedrale St. John the Divine gebracht wurde, wo sie in der Kapelle neben dem Hauptaltar ihren Platz finden würde. Schließlich, am 23. März, fast 3 Monate nach seinem Tod, hatte ich zugesehen, wie die Urne in die Wand gestellt, die Marmorplatte wieder eingesetzt und eine Totenfeier gehalten wurde. Wir hörten gregorianische Gesänge für John. Quintana bat darum, dass die Chöre auf Latein gesungen wurden. John hätte auch darum gebeten. In schwierigen Zeiten hatte man mir seit der Kindheit beigebracht, soll man lesen, lernen, es durcharbeiten, die Literatur befragen. Information heißt Kontrolle. Es gab eine Menge Sachbücher, Ratgeber, wie damit umzugehen war, einige praktisch, andere anregend, beide in den meisten Fällen nutzlos. Trinken Sie nicht so viel, geben Sie die Lebensversicherung nicht für die Renovierung des Wohnzimmers aus, suchen Sie sich eine Therapiegruppe. Blieb die wissenschaftliche Literatur, Studien der Psychiater und Psychologen und Sozialtherapeuten. Ich erfuhr, während sich Hinterbliebene subjektiv so fühlen, als seien sie in einen Kokon oder in ein Laken gewickelt, mögen sie für andere so aussehen, als würden sie sich ganz gut halten. Da die Wirklichkeit des Todes noch nicht ins Bewusstsein vorgedrungen ist, erscheinen Hinterbliebene oft so, als könnten sie den Verlust relativ gut akzeptieren. Hier hatten wir also den Hart im Nehmen-Effekt. Oder die aktuelle Forschung zeigt, dass Trauer, wie viele andere Stressfaktoren auch, zu Veränderungen im Hormonsystem und im Immunsystem, im autonomen Nervensystem und im kardiovaskulären System führt. Sie alle hängen fundamental von Gehirnfunktionen und Neurotransmittern ab. Verlust von kognitiven Fähigkeiten auf allen Gebieten. Eine bedeutend höhere Sterblichkeit unter Angehörigen im ersten dem Todesfall folgenden Jahr. Es gab normale Trauer und komplizierte oder pathologische Trauer. War der Trauernde in Bezug auf Freude, Unterstützung oder Wertschätzung sehr abhängig von der verstorbenen Person? Das war eins der Diagnosekriterien. Fühlte sich der Trauernde bei erzwungenen Trennungen vom Verstorbenen gewöhnlich hilflos? Ich dachte darüber nach. Waren wir sehr stark voneinander abhängig gewesen? Oder hatten wir sehr großes Glück? In der Nacht, als John starb, fehlten uns noch 31 Tage bis zu unserem 40. Hochzeitstag. Das Leben ändert sich schnell. Das Leben ändert sich in einem Augenblick. Man setzt sich zum Abendessen und das Leben, das man kennt, hört auf. Die Chronologie. Am späten Morgen des 15. Januar teilte ich Quintana auf der Intensivstation des Beth Israel Norton mit, dass er tot war. Den Ärzten war es gelungen, das Beatmungsgerät zu entfernen und die Beruhigungsmittel so weit zu reduzieren, dass sie langsam aufwachen konnte. Es war nicht geplant gewesen, es ihr an diesem Tag mitzuteilen. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass nur Jerry bei ihr sein sollte, wenn sie zum ersten Mal aufwachte. Sie konnte sich auf ihn konzentrieren, auf ihr gemeinsames Leben. Wenn sie aufwachte und mich sah, würde sie sich fragen, wo ihr Vater war. Ich konnte sie später besuchen, vielleicht Tage später. Ich würde es ihr dann sagen. Sie wäre gekräftigter. Wie geplant war Jerry bei ihr, als sie das erste Mal aufwachte. Nicht geplant war, dass die Krankenschwester ihr mitteilte, ihre Mutter sei draußen auf dem Flur. »Wann kommt sie denn rein?«, wollte sie wissen. Ich ging rein. »Wo ist Dad?«, flüsterte sie, als sie mich sah. 3 Wochen künstliche Beatmung hatten ihre Stimmbänder beschädigt, sodass selbst ihr Flüstern kaum hörbar war. Ich sagte ihr, was passiert war. Ich hob die Geschichte seiner Herzprobleme hervor, die lange Glückssträhne, die uns schließlich verlassen hatte, die scheinbare Plötzlichkeit, aber Unvermeidlichkeit des Vorfalls. Sie weinte. Jerry und ich umarmten sie. Sie schlief wieder ein. »Wie geht's, Dad?«, flüsterte sie, als ich sie am selben Abend besuchte. Ich fing wieder von vorn an. Der Herzinfarkt, die Geschichte, die scheinbare Plötzlichkeit des Ganzen. »Aber wie geht's ihm jetzt?«, flüsterte sie. Sie strengte sich an, um hörbar zu sein. Sie hatte zum Teil verstanden, was passiert war, aber nicht, wie es ausgegangen war. Die Chronologie. Am 22. Januar 2004, immer noch zu schwach, um allein stehen oder sitzen zu können, wurde Quintana aus dem Beth Israel Nord entlassen. Am 25. Januar wachte sie in meiner Wohnung mit schweren Brustschmerzen und steigendem Fieber auf. Sie wurde ins Milstein-Krankenhaus an der Columbia Presbyterian Klinik eingewiesen, nachdem man in der Notaufnahme der Klinik eine Lungenembolie diagnostiziert hatte. Am 3. Februar wurde sie aus der Presbyterian-Klinik entlassen, musste aber immer noch gerinnungshemmende Medikamente einnehmen. Am 23. März, einem Dienstag, fand der Gottesdienst in der Kathedrale St. John the Divine statt, wo Johns Urne, wie geplant, einen Platz in der Kapelle neben dem Hauptaltar bekommen hatte. Am Morgen des 25. März flogen sie und Jerry nach Kalifornien, um ihr gemeinsames Leben wieder aufzunehmen. Am Abend um 7:10 klingelte das Telefon. Es war der Moment, 7:10 in New York, 4:10 in Kalifornien, in dem Quintana in der Neurochirurgie an der UCLA-Klinik in Los Angeles notoperiert wurde. Ungewöhnlich starke Abhängigkeit bezeichnet nicht die einzige Situation, in der kompliziertes oder pathologisches Trauern auftreten kann. Eine weitere Situation, las ich, ergibt sich, wenn das Trauern umständehalber unterbrochen wird, etwa durch Krankheit oder durch einen zweiten Todesfall in der Familie. Sie hatten das Flugzeug verlassen. Sie hatten ihre Reisetasche geholt. Jerry trug die Tasche auf dem Weg zum Shuttlebus. Er drehte sich um. Man hört jemand reden und dann redet er nicht mehr, also dreht man sich um. Sie lag rücklings auf dem Asphalt. Das Leben ändert sich in einem Augenblick. Eine schwere Hirnblutung. Als man sie für die Operation vorbereitete, war eine ihrer Pupillen starr. Wie man mir mehrmals sagte, um ihren kritischen Zustand zu betonen. Die andere wurde starr, als man sie in den Operationssaal schob. Sherwin Newland beschrieb in »Wie wir sterben« einen Herzpatienten, den er in seinem 3. Jahr als Medizinstudent gesehen hatte und dessen Pupillen sich weiteten und erstarrten, was Hirntod anzeigt. Pupillen, die offensichtlich nie wieder auf Licht reagieren würden. Er beschrieb auch die missglückten Versuche eines Notfallteams, einen Patienten wiederzubeleben, der einen Herzstillstand erlitten hatte. Die sich hartnäckig mühenden jungen Männer und Frauen sehen, wie die Pupillen ihres Patienten aufhören, auf Licht zu reagieren und sich dann zu großen Kreisen von undurchdringlicher Schwärze weiten. Widerstrebend beendet das Team seine Bemühungen. Im Zimmer verstreut sind die Trümmer eines verlorenen Feldzugs. Gegen Mitternacht rief Jerry an. Die Operation war beendet. Er sagte mir, was ihm die Ärzte mitgeteilt hatten. Ich machte Notizen. Spritzende arterielle Blutung, wie ein Geysir. Überall Blut, keine Gerinnungsfaktoren. Das Gehirn nach links verschoben. Am Morgen nach der Operation, vor meinem Flug nach Los Angeles, suchte ich im Internet nach starren und geweiteten Pupillen. Ich fand heraus, dass sie lichtstarre Pupillen genannt wurden. Lesen, lernen, es durcharbeiten, die Literatur befragen. Information heißt Kontrolle. Eine Studie am Institut für Neurochirurgie an der Universitätsklinik Bonn verfolgte 99 Patienten, die mit lichtstarren Pupillen eingeliefert worden waren oder sie dann entwickelt hatten. 74 von ihnen starben. Von den überlebenden 25 waren nach 2 Jahren 5 im Wachkoma, 10 waren schwerstbehindert, 8 kamen selbstständig zurecht und 2 hatten sich vollkommen erholt. Du bist in Sicherheit, erinnere ich mich, Quintana ins Ohr geflüstert zu haben, als ich sie das erste Mal auf der Intensivstation an der UCLA sah. Ich bin da. Du wirst wieder gesund. Die Hälfte ihres Schädels war für die Operation rasiert worden. Ich konnte den langen Schnitt und die Metallklammern sehen, die ihn zusammenhielten. Wieder atmete sie nur durch einen Schlauch in der Luftröhre. Ich bin da. Alles wird gut. Das war ein Versprechen. Es war ein Versprechen, das ich nicht halten konnte. Im Leben passierten Dinge, die Mütter nicht verhindern oder wieder in Ordnung bringen konnten. Immer hatte ich befürchtet, dass es Dinge im Leben gab, die zu kontrollieren oder zu regeln ich nicht in der Lage war. Manche Dinge passierten einfach. Das war eins dieser Dinge. Man setzt sich zum Abendessen und das Leben, das man kennt, hört auf. Im Juni, nachdem Quintana die UCLA verlassen hatte, in der 6. von insgesamt 15 Wochen, die sie in stationärer Behandlung im Rusk Institute für Rehabilitationsmedizin an der New Yorker Universitätsklinik verbrachte, sagte sie mir, ihre Erinnerungen an die UCLA seien völlig wammig. Später korrigierte sie das zu schwammig, aber das war gar nicht nötig. Ich wusste genau, was sie meinte. Auch meine Erinnerung an die Wochen in der UCLA war wammig. Manche Tagesabschnitte sehr klar, andere nicht. Ich erinnere mich, dass das EEG abgeschaltet war, als ich kam. Ich fragte, warum. Ich hatte mich daran gewöhnt, Quintanas Hirnströmen zuzusehen. Es war eine Art, sie sprechen zu hören. Die Geräte standen ungenutzt herum, also warum? Ich erinnere mich, wie ich mit dem Arzt herumdiskutierte, als sie sich entschlossen hatten, einen Luftröhrenschnitt zu machen. Einen Luftröhrenschnitt. Durch die bedruckten blauen Leinenvorhänge, die die Betten voneinander trennten, konnte ich die Leute zu ihren geistig abwesenden Ehemännern, Vätern, Onkeln, Kollegen reden hören. Im Bett rechts neben Quintana lag ein Mann, der auf einer Baustelle verunglückt war. Die Männer, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf der Baustelle aufgehalten hatten, waren ihn besuchen gekommen. Sie standen rings um sein Bett und versuchten zu erklären, was passiert war. Der Sattelschlepper, das Taxi, der Kran. Ich hab's krachen gehört. Ich hab Winnie gerufen. Jeder von ihnen hatte seine Version, jeder eine andere. Ich erinnere mich, dass ich sie unterbrechen wollte, dass ich ihnen helfen wollte, ihre Geschichten aufeinander abzustimmen. Es schienen zu viele widersprüchliche Informationen für jemanden mit einem Hirntrauma zu sein. Alles läuft wie immer und dann ist die Kacke am Dampfen, sagte jemand. Der Verletzte antwortete nicht. Konnte er auch nicht, da er einen Luftröhrenschnitt bekommen hatte. Ich erinnere mich, an der UCLA die Namen vieler Tests und Skalen gelernt zu haben. Ich hatte auch die Namen vieler resistenter Krankenhauskeime kennengelernt. Ich fragte nach. Ich wies einen der Ärzte auf ein Ödem hin. Ich erinnerte einen anderen daran, Urinproben zu nehmen, um Blut im Katheterurin zu suchen. Ich drang darauf, eine Dopplersonographie zu machen, um eine Thrombose auszuschließen. Und sobald der Ultraschall anzeigte, dass sich tatsächlich wieder Gerinnsel bildeten, beharrte ich darauf, einen Gerinnungsspezialisten zu konsultieren. Ich schrieb den Namen des Spezialisten auf, den ich sprechen wollte. Ich bot mich an, ihn selbst anzurufen. Was mich bei den jungen Männern und Frauen des Personals nicht beliebt machte. »Wenn Sie diesen Fall übernehmen wollen, kann ich ja meine Sachen packen«, sagte schließlich einer von ihnen. Aber es machte mich weniger hilflos. »Ich bin da. Du bist in Sicherheit.« »Ich bin da. Du bist in Sicherheit.« »Das ist nicht schwarz-weiß«, hatte mir 1982 ein junger Arzt an der Cedars-Sinai-Klinik in Los Angeles gesagt, um mir die Schwelle zwischen Leben und Tod zu erklären. Nick und Lennys Tochter Dominique lag dort auf der Intensivstation. Dominique war die kleine Vierjährige gewesen auf der Hochzeit von John und mir. Dominique war die Cousine gewesen, die bei Quintana blieb, wenn wir nicht in der Stadt waren. Ich erinnere mich, dass ich dachte, der Arzt hatte Unrecht. Denn solange Dominique auf der Intensivstation lag, lebte sie. Sie konnte sich nicht ohne fremde Hilfe am Leben halten, aber sie lebte. Das war weiß. Schalteten sie die Geräte ab, würde es noch ein paar Minuten dauern, bevor sich ihr Körper ausschaltete, und dann wäre sie tot. Das war schwarz. Es gab eine Schwelle. Die abrupte Endgültigkeit dieser Schwelle war etwas, worüber ich im Sommer, nachdem ich von der UCLA nach Hause zurückgekommen war, sehr viel nachdachte. Mir wurde klar, dass ich noch nie an die Worte geglaubt hatte, die ich als Kind für die Kommunion auswendig gelernt hatte. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben. Amen. Ich glaubte nicht an die Auferstehung von den Toten. Auch mein katholischer Ehemann hatte nicht daran geglaubt. Ich glaubte nicht an die Auferstehung von den Toten, aber ich glaubte immer noch, John würde unter den richtigen Umständen zurückkommen. Die Stimme auf meinem Anrufbeantworter ist immer noch die Stimme von John. Dass es seine Stimme ist, ist Zufall und hat damit zu tun, wer an dem Tag gerade zu Hause war, als der Anrufbeantworter neu besprochen werden musste. Aber wenn ich ihn jetzt neu bespräche, hätte ich das Gefühl, einen Verrat zu begehen. Als ich eines Tages in seinem Arbeitszimmer telefonierte, blätterte ich gedankenlos die Seiten in dem Wörterbuch um, das er immer aufgeschlagen auf dem Tisch neben seinem Schreibtisch liegen hatte. Als ich merkte, was ich getan hatte, war ich entsetzt. Welches Wort hatte er zuletzt nachgeschlagen? Was hatte er gedacht? Hatte ich durch das Umblättern die Botschaft verloren? Oder war die Botschaft verloren gewesen, bevor ich das Wörterbuch berührt hatte? Hatte ich mich geweigert, die Botschaft zu empfangen? Während des Sommers fiel mir auf, dass ich keinen Brief von John hatte, nicht einen. Wir waren selten lange getrennt oder weit voneinander entfernt gewesen. Bei diesen Gelegenheiten hatten wir mehrmals am Tag telefoniert. Hohe Telefonrechnungen waren ein Teil unserer gemeinsamen Abmachung. Ebenso wie die Hotelrechnungen, die es uns ermöglichten, Quintana aus der Schule zu nehmen, irgendwo hinzufliegen und gemeinsam gleichzeitig in der gleichen Suite zu arbeiten. Anstelle von Briefen hatte ich ein Souvenir aus einer dieser Hotelsuiten. Einen kleinen schwarzen hauchdünnen Wecker, den John mir zu Weihnachten geschenkt hatte, als wir in Honolulu im Schnellverfahren ein Drehbuch überarbeiteten. Der Wecker war in dem Jahr, in dem John starb, stehen geblieben. Er konnte nicht repariert und, nachdem John gestorben war, nicht weggeworfen werden. Er konnte noch nicht mal von meinem Nachttisch geräumt werden. Ich erinnere mich an ein letztes Geschenk von John. Es war zu meinem Geburtstag am 5. Dezember 2003. Um 10 Uhr morgens hatte es in New York angefangen zu schneien. Am Abend lagen schon 17 Zentimeter Schnee und weitere 15 wurden vorhergesagt. Wir gaben das Vorhaben auf, uns mit Quintana und Jerry in einem Restaurant zu treffen. Vor dem Essen saß John im Wohnzimmer am Kamin und las mir laut vor. Er las aus einem meiner Romane, »Wie die Vögel unter dem Himmel«. Er hatte ihn im Wohnzimmer, um ihn noch einmal darauf hinzulesen, wie irgendetwas darin handwerklich funktionierte. »Verdammt«, sagte John zu mir, als er das Buch zumachte. »Erzähl mir bloß nie wieder, du könntest nicht schreiben.« »Und das ist mein Geburtstagsgeschenk für dich.« Ich erinnere mich, dass ich Tränen in den Augen hatte. Ich spüre sie auch jetzt. Rückblickend war das mein Omen gewesen, meine Botschaft. Der zeitige Schnee, ein Geburtstagsgeschenk, das mir niemand sonst machen konnte. Er hatte noch 25 Nächte zu leben. Im Sommer kam eine Zeit, in der ich anfing, mich anfällig zu fühlen, wackelig. Eine Sandale verfing sich im Gehsteig und ich musste ein paar Schritte laufen, um nicht hinzufallen. Und was, wenn doch? Ein Artikel zum Thema Glück besagt, die Forschung zeige zwar, dass Menschen sich einem breiten Spektrum positiver und negativer Ereignisse im Leben innerhalb von 2 Monaten anpassen können. Es gäbe aber immer ein paar Ereignisse, denen sich Menschen nur langsam oder gar nicht anpassen können. Arbeitslosigkeit war ein solches Ereignis. Wir stellen außerdem fest, fügten die Autoren hinzu, dass die durchschnittliche Witwe viele Jahre braucht, um nach dem Tod ihres Gatten auf den Stand ihrer früheren Lebensfreude zurückzukehren. War ich die durchschnittliche Witwe? Was genau war der Stand meiner früheren Lebensfreude? Einige Monate nach Johns Tod, im Spätwinter 2004, hatte ich mich für den Sommerparteitag der Demokraten Ende Juli in Boston akkreditieren lassen. Damals hatte es so ausgesehen, als könnte ich mich auf diese Weise wieder dem normalen Leben verpflichten, allerdings ohne es im kommenden Frühling, im kommenden Sommer schon leben zu müssen. Der Frühling war gekommen und vorübergegangen, hauptsächlich in der UCLA. Mitte Juli wurde Quintana aus dem Rusk Institute entlassen. 10 Tage später fuhr ich zum Parteitag der Demokraten nach Boston. Die Eröffnung war am 26. Juli 2004. Am 26. Juli 2003 hatte Quintana geheiratet. Als ich in der Schlange vor den Sicherheitskontrollen wartete, als ich im Pressezentrum die Pressemappe abholte, als ich meinen Sitzplatz suchte und zur Nationalhymne aufstand, kamen die Einzelheiten wieder. Quintana, die in der Sonne im Wohnzimmer sitzt und sich die Haare zum Zopf flechten lässt. John, der mich fragt, welche der beiden Krawatten ich schöner finde. John, die Quintana in der Kathedrale St. John the Divine zum Altar führt. Quintana im schwarzen Kleid. Als wir in der Kathedrale St. John the Divine seine Asche beisetzten. Als Kind dachte ich viel über Sinnlosigkeit nach. Nach einigen Jahren, in denen es mir nicht gelang, in den Dingen einen Sinn zu finden, die dafür üblicherweise empfohlen werden, erfuhr ich, dass ich ihn auch in der Geologie finden könnte, was stimmte. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und Ewigkeit. Das war für mich eine wörtliche Beschreibung der dauerhaften Veränderung der Erde, der nicht endenden Erosion von Küsten und Bergen, der unaufhaltsamen Verschiebung ihrer geologischen Struktur, bei der Berge und Inseln ausgespien und genauso zuverlässig wieder zunichte gemacht werden konnten. Eine Sache von unveränderlicher Gleichgültigkeit. Es ruhte kein Auge auf dem Sperling. Niemand wachte über mir. Später lernte ich die Rituale des häuslichen Lebens als sinnvoll zu betrachten. Das Tischdecken, das Anzünden der Kerzen, das Anfeuern des Kamins, das Kochen, all die Soufflés, all die Karamellcremes, das Schmorfleisch, die Gumbos, saubere Bettwäsche, Stapel sauberer Handtücher, Hurricane-Lampen gegen Stürme, genug Wasser und Lebensmittel, um zu überstehen, was immer an geologischen Ereignissen über uns kommen sollte. Kürzlich fand ich im Internet Luftaufnahmen des Hauses auf der Palos Verdes-Halbinsel, in dem wir gelebt hatten, als wir frisch verheiratet waren. Das Haus, in das wir Quintana brachten, nachdem wir sie aus dem St. John's Krankenhaus in Santa Monica geholt hatten. Das Haus schien verschwunden zu sein. Das Gebiet wurde als Portuguese Bend Erdrutschgebiet bezeichnet. Man konnte sehen, dass der Berg an einigen Stellen eingesunken war. Man konnte auch die Grotte am Fuß der vordersten Klippe sehen, in die wir hineingeschwommen waren, wenn das Wasser bei Flut genau die richtige Höhe hatte. Eine Woge aus klarem Wasser. Das war eine Möglichkeit, wie meine beiden Systeme endgültig hätten zusammentreffen können. Wir wären auf der Woge aus klarem Wasser in die Grotte geschwommen und die gesamte Steilküste wäre eingestürzt. Sie wäre in den Ozean, der uns umgab, hineingerutscht. Das war ein Ende, mit dem ich gerechnet hatte. Die Steilküste, die in den Ozean, der uns umgibt, hineinrutscht. Nicht gerechnet hatte ich mit Herzstillstand am Abendbrottisch. Selbst an durchschnittlichen Tagen fiel mir unzählige Male etwas ein, das ich John dringend sagen musste. Ich stieß auf Dinge in der Zeitung, die ich ihm normalerweise vorgelesen hätte. Ich stellte in unserem Viertel Veränderungen fest, die ihn interessiert hätten. Ich erinnere mich, wie ich eines Morgens Mitte August aus dem Central Park mit wichtigen Neuigkeiten zurückkam. Der Sommer geht zu Ende. Wir müssen Pläne für den Herbst machen. Wir müssen uns überlegen, wo wir Thanksgiving verbringen wollen. Weihnachten, Silvester. Es gab ein paar Momente, beispielsweise an dem Tag, als sie an der UCLA den Luftröhrenschnitt durchführen wollten, in denen ich John einfach fragte, was ich tun sollte. Ich sagte, ich könne das nicht allein. Ich sagte das laut. Ich sprach es tatsächlich aus. Was jedes Mal nur dazu führte, mir die endgültige Stille, die uns trennte, noch deutlicher zu machen. Jede seiner Antworten konnte nur in meiner Vorstellung existieren, von mir selber verfasst. Das hier wird keine Geschichte, in der der Tod von Mann oder Frau zu einer Art Vorspann eines neuen Lebens wird, samt der Entdeckung, dass man mehr als nur einen Menschen lieben kann, typischerweise durch das frühreife Kind des oder der Trauernden eingeführt. Natürlich kann man mehr als nur einen Menschen lieben, aber Ehe ist etwas ganz anderes. Ehe ist Erinnerung. Ehe bedeutet Zeit. Ich erinnere mich, was mir vom Freund eines Freundes erzählt wurde, der die Erfahrung der Ehe hatte wiederholen wollen. Sie kannte die Lieder nicht, hatte er gesagt. Zeit ist die Schule, in die wir gehen. Zeit ist das Feuer, in dem wir stehen. Auf rationaler Ebene wusste ich, wie es passiert war. Ich hatte den Autopsiebericht gelesen. Eine mehr als 95-prozentige Stenose sowohl der linken als auch der rechten Herzkranzarterie. Ich hatte die Protokolle der Notaufnahme gelesen. 21.15 Uhr, Eingang des Notrufs. 21.20 Uhr, Eintreffen des Rettungswagens mit den Notärzten. 22.05 Uhr, Abfahrt des Rettungswagens ins Krankenhaus. 22.10 Uhr, Ankunft in der Notaufnahme. Es gab keinen Puls auf dem Monitor. Er war nicht ansprechbar. Seine Haut war bleich, beide Pupillen waren starr und geweitet. Lichtstarre Pupillen. Lichtstarre Pupillen. Starre Kreise von undurchdringlicher Schwärze. 22.15 Uhr, Untersuchung durch den Arzt der Notaufnahme. Exitus Voraufnahme. Wahrscheinlich schwerer Myokardinfarkt. Für tot erklärt um 22.18 Uhr. 22.20 Uhr, Entfernung der Infusionen und des Tubus. 22.30 Uhr, Ehefrau am Bett, George, psychologischer Begleiter, bei ihr. Ich weiß jetzt, wie ich sterben werde, hatte John 1987 gesagt, nachdem seine linke Herzkranzarterie durch Angioplastie geöffnet worden war. Du weißt nicht mehr darüber, wie du sterben wirst, als ich oder irgendjemand anders, hatte ich 1987 gesagt. Wir nennen sie den Witwenmacher, mein Freund, hatte sein Kardiologe in New York über die linke Herzkranzarterie gesagt. Auf rationaler Ebene hatte ich mit vielen Ärzten gesprochen, die mir gesagt hatten, wie es passiert war. Auf rationaler Ebene hatte ich Sherwin Newlands »Wie wir sterben« gelesen. Wenn ein Herzinfarkt außerhalb des Krankenhauses eintritt, überleben nur 20-30%, und das sind fast immer die, die schnell auf eine Reanimation reagieren. Liegt bei der Ankunft in der Notaufnahme keine erfolgreiche Reanimation vor, ist die Wahrscheinlichkeit zu überleben praktisch null. Auf rationaler Ebene wusste ich das. Nichts von dem, was John oder ich getan hatten oder nicht getan hatten, hatte seinen Tod verursacht, nichts davon hatte ihn verhindern können. Sein schwaches Herz war vererbt, irgendwann würde es ihn töten. Auf rationaler Ebene. Eine mehr als 95-prozentige Stenose zweier Herzkranzarterien. Akuter Infarkt, ausgelöst durch die LAD. So sah es aus. Die LAD wurde 1987 wiederhergestellt und sie blieb wiederhergestellt, bis alle sie vergaßen, und dann gab sie nach. Wir nennen sie den Witwenmacher, mein Freund. Ich habe Schwierigkeiten damit, mich als Witwe zu sehen. Ich erinnere mich, wie ich zögerte, als ich auf einem Formblatt zum ersten Mal ein Kreuz in dem Kästchen unter der Rubrik Familienstand machen musste. Ich hatte auch Schwierigkeiten damit gehabt, mich als Ehefrau zu sehen. In den Anfangsjahren steckte ich mir Gänseblümchen ins Haar, als Versuch, die Braut zu geben. Später ließ ich karierte Röcke im Partnerlook für mich und Quintana anfertigen, als Versuch, die junge Mutter zu geben. Als ich kürzlich einen Aktenschrank ausräumte, fand ich ein paar Zeilen, die John 1990 anlässlich unseres 26. Hochzeitstages geschrieben hatte. Als wir heirateten, trug sie eine Sonnenbrille zur Trauung in der kleinen Missionskirche in San Juan Bautista, Kalifornien. Und während des gesamten Gottesdienstes weinte sie. Als wir vom Altar nach draußen gingen, versprachen wir einander, dass wir auch nächste Woche schon alles wieder auflösen könnten und nicht warten müssten, bis dass der Tod uns scheide. Irgendwie hatte alles funktioniert. Irgendwie hatte alles funktioniert. Warum glaubte ich, dieses Improvisieren würde niemals aufhören? Hätte ich es nicht geglaubt? Was hätte ich dann anders gemacht? Was hätte er anders gemacht? Während ich das schreibe, merke ich, dass ich diesen Bericht nicht zu Ende bringen möchte. Auch das Jahr wollte ich nicht zu Ende bringen. Die Verrücktheit lässt nach, aber keine Klarheit ersetzt sie. Ich wollte das Jahr nicht zu Ende bringen, weil ich weiß, dass mit dem Verstreichen der Tage, mit dem Übergang vom Januar zum Februar und vom Februar in den Sommer, bestimmte Dinge geschehen werden. Mein Bild von John im Augenblick seines Todes wird weniger unmittelbar sein, weniger roh. Es wird so etwas werden, was in einem anderen Jahr passierte. Mein Gefühl von John selbst, John als er lebte, wird immer schwächer werden, vielleicht sogar wammig, aufgeweicht, verwandelt in was immer in meinem Leben ohne ihn am nützlichsten ist. Ich denke daran, wie ich mit ihm in die Grotte an der Portuguese Bend schwamm, auf der Woge aus klarem Wasser, und daran, wie sich das Wasser veränderte, die Schnelligkeit und Kraft, die es gewann, als es sich dem Fuß der vordersten Klippe näherte. Das Wasser musste gerade hoch genug stehen. Wir mussten genau in dem Moment im Wasser sein, wenn die Flut die richtige Höhe hatte. Wir konnten das höchstens ein halbes Dutzend Mal in den 2 Jahren gemacht haben, als wir dort wohnten. Aber das ist es, woran ich mich erinnere. Jedes Mal hatte ich Angst, die Woge zu verpassen, zurückzubleiben, den richtigen Zeitpunkt nicht zu erwischen. John nicht. John nicht. Man musste es im Gefühl haben, wie das Wasser anschwoll und sich veränderte. Man musste mit der Veränderung gehen. Er sagte mir das. Es ruht kein Auge auf dem Sperling, aber das hatte er mir gesagt. Ich schreibe ausschließlich, um herauszufinden, was ich denke, was ich betrachte, was ich sehe und was es bedeutet, was ich will und was ich fürchte. Joan Didion, Das Jahr magischen Denkens. Aus dem Amerikanischen von Antje Ravik-Strubel. Mit Heidi Eex. Musik Ole Schmidt. Ton André Lühr. Schnitt Hans-Peter Runert. Regieassistenz Matthias Seimer. Hörspieleinrichtung und Regie Thomas Fritz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.